Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News hielten 69 südkoreanische Bürger und gesellschaftliche Organisationen wie das Maßnahmekomitee der Bürgergesellschaften gegen die Repressalien der Sicherheitsbehörden, die Unterstützungsgesellschaft für die festgenommenen Arbeiter und die Bürgersolidarität zur Abschaffung des Sicherheitsgesetzes am 28. Juli in Seoul eine Pressekonferenz ab und forderten die Freilassung der politischen Häftlinge.